Das Podcast-Versuchslabor. Das macht mich alles nicht wirklich glücklich, was ich da so höre, wenn ich versuche, von unterwegs hier mit meinem Handtelefon was aufzunehmen. Das ist ja schrecklich. Gibt denn da nichts Gescheites? Also ehrlich. Hallo zusammen. Ich versuche jetzt schon seit gut 2 Tagen mal irgendwie, wenn ich hier Zeit habe im Büro, mal ein bisschen was aufzunehmen für mein Versuchslabor und stelle fest, es gibt keine gescheite App fürs Telefon. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Also das kleinste Übel, was ich bis jetzt habe, ist hier die Auphonic Audio Recorder App. Die hatte ich ja jetzt schon öfter. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die hat auch so ein komisches, so ein Metallecho jetzt im Hintergrund immer drin, wenn man mit der was aufnimmt, die da was geändert haben. Das hatte ich bei meinem anderen Telefon nicht. Oder liegt an dem Mikrofon, was hier in diesem Samsung verbaut ist. Das weiß ich alles nicht. Naja, hatte das Gefühl, das war schon mal besser. Oder die eigenen Ansprüche sind gestiegen. Das kann natürlich auch sein. Das kommt ja auch immer noch dazu, dass man selber auch so Vorstellungen hat, wie sowas klingt. Und das war vielleicht am Anfang noch okay, wenn man überhaupt was zusammen hatte. Und jetzt wird das wohl auch für mich Zeit, nochmal drüber nachzudenken, wie ich das mache von unterwegs. Ja, aber ich habe eigentlich keine Lust, extra Equipment mit rumzuschleppen dafür. Ich meine, das muss doch gehen mit so einem Telefon. Das hat doch die Leistungsmerkmale, was das an Prozessor und hast du nicht gesehen, alles drin hat. Das ist ja fast besser als das, was ich zu Hause in meinem Laptop habe. In so einem Zoom H1 ist ja auch nicht so viel Technik jetzt drin, nehme ich mal an, oder? Also gut, die Mikrofone, die sind wahrscheinlich der teuerste, aber was da innen drin für die Aufnahme im MP3 oder Waveformat zuständig ist, das kann doch so viel nicht sein. Naja, ja, auf jeden Fall jetzt gestern schon rumprobiert und heute auch noch ein bisschen, aber so richtig zufriedenstellend ist da noch keine Lösung in Sicht. Ja. Irgendwann, irgendwie werde ich schon was finden. Vielleicht muss man einfach nur so einen Pop-Pop-Schutz mitnehmen. Aber schon, traut sich schon gar nicht mehr, ein P laut auszusprechen hier mit diesen ganzen Hilfsmitteln. Aufnahmehilfsmittel sind das ja mehr. Das sind ja keine wirklichen Audiorekorder. Also hier das Standard-Diktiergerät, was auf meinem Handtelefon drauf ist, das kannst du so wie es ist nehmen und in die Tonne treten. Also weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Naja, und so verbringe ich meine Mittagspausen dann hier im Büro, wenn die Kollegen weg sind. Da kann man ja immer mal ein bisschen rumexperimentieren. Oder aber doch mit dem Headset, was dabei ist, aufnehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mal dran gepömpelt. Mal gucken, ob es besser wird. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich morgen Abend Musik machen gehe wieder mal. Und zwar spielen wir im Irish Pub. Das ist das Kennedys dieses Mal. Das ist in München am Sendlinger Tor. Unterhalb vom Kino. Also da kommt man mit dem MVV super hin und ja, normalerweise lade ich immer nur über Twitter ein und heute dachte ich, mache ich es auch mal hier im Podcast. Also wer da Lust und Zeit hat, morgen, das ist Freitag, der 4.12. ab 22 Uhr geht die Musik los und ja, ich bin in der Regel immer schon so 2 Stündchen vorher da, ein paar Sachen aufbauen und immer schon mal so ein bisschen ja in Stimmung kommen. Ne? Und wer da Lust und Zeit hat, ich würde mich tierisch freuen, wenn ich jemanden kennenlernen und treffen kann, den ich sonst vielleicht nur von Twitter kenne oder wo ich nur den Podcast kenne oder ja Also einen aus der großen Netzgemeinschaft. Ja, das finde ich immer spannend. Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist ja noch schlimmer mit dem Headset. Ah, oh, nee. Also gut. Ich lasse es für heute sein. mit der Aufnehmerei. Ich werde jetzt in einem letzten verzweifelten Versuch das ganze Zeug hier dann mal noch durch das Auphonic durchjagen. Mal gucken, ob die da noch was rausholen können. Und dann geht das Teil online. Ich meine, die Einladung zum Musik machen muss raus. Da hilft jetzt nichts. Sonst hat ja keiner mehr genug Zeit zum Planen. Ja. Und noch einen kleinen Gruß an den Norbert von Twitter. Nein, wir werden das nicht auf den Raucherbalkon streamen, das Konzert. Da muss man schon persönlich anwesend sein. Also in diesem Sinne, einen lieben Gruß aus dem Süden. Passt auf euch auf. Servus.